Zeit von nicht mal 20 Jahren. Erzitterte das Land vor dem Schrecken, der wir waren. In allen deutschen Städten war unser Ruf zu hören, um verbohrte Spießer in ihrer heilen Welt zu stören. Wir waren da, jung, stolz und fest verschworen. In uns war der Geist einer neuen Zeit geboren. Where have all the mood boys gone? Oi, oi. Bin auch der Wind der Veränderung durchs Land. Steht treiben wir, was uns immer verbannt. In uns wird ein Feuer in den Herzen gerodelt Hass. Stolz ist jetzt für immer Working Class. Stark war die Gemeinschaft. Wir waren füreinander da. In den Straßen unserer Städte waren viele von uns da. Stolz auf was wir waren, Rebellen gegen das System. Niemals gern gesehen und den meisten unbequem. Wo sind die Kids der Straße, die einst so zahlreich waren? Die Kraft dieser Bewegung verging sie mit all den Jahren. Where have all the mood boys gone? Hey, hey. Bin auch der Wind der Veränderung durchs Land. Still treiben wir, was uns immer verbannt. In uns brennt ein Feuer, in den Herzen brodelt Hass. Stolz ist jetzt für immer Working Class. Wenn auch vieles scheint verloren, der Kult, der bleibt bestehen. Trotzdem sehen wir mit Wehmut zu viele von uns gehen. Wir waren nie der Mainstream, wollten nie so sein wir. Doch keiner wird uns stoppen, wir sind für immer hier. Für immer stolz und frei und weiter gegen den Wind. Niemand kann uns brechen, weil wir Skelett sind. The Boot Boys will be back again. Oi, oi. Wie auch der Wind der Veränderung durchs Land. Still bleiben wir, was uns immer verbannt. In uns brennt ein Feuer, in den Herzen brodelt Hass. Stolz ist jetzt für immer Working Class. Wie auch der Wind der Veränderung durchs Land. Still bleiben wir, was uns immer verbannt. Stolz ist jetzt für immer.